Ich habe keinen Grund, den Bauern grün zu sein. Aber warum Feind? Kalibbe. Willst du dich strafversetzen lassen und die Bauern doch erkennen? Mensch, Kalibbe. Was hast du denn für einen Charakter? Oh, das musst ausgerechnet du mir sagen, diese Schmierfinger. Aber für die Bonzen arbeiten und dafür Dresche kriegen. Wie nennst du denn das? Oh, Kalibbe, Kalibbe. Es ging ja alles so schnell. Also ich weiß wirklich nicht, welche Bahn ich im Krug gesehen habe und welche am Strohfeuer. Siehst du. Und wenn du keine Lust mehr hast mit dem Vollstrecken, dann schreibst du mir eine Karte. Hm? Gehen wir wieder rein. Augenblick, die Herren. Ich war da drin beschäftigt und wollte nicht stören und die Unterhaltung unterbrechen. Interessant. Fabelhaft interessant. Ein wunderschöner Fall von Zeugenbeeinflussung. Gestatten, dass ich mich vorstelle, Georg Henning. Was haben Sie denn schon gehört, Mensch? Gehört und mitstenografiert, hier auf Klopapier. Her damit! Mann, hier da auch keine Gewalt! Doch, Stoff! Meine Faust kriegen Sie nicht auf. Die hat schon so manchen Handgranatenstiel festgehalten. Woher kennen Sie mich? Ich halte mich seit ein paar Tagen in Altholm auf. Da lernt man die wichtigsten Leute schon kennen. Ich bin Vertreter für Zentrifugen und Melkmaschinen. Und nun entschuldigen Sie den kleinen Scherz, ich bin noch etwas kindlich. Das Stenogramm Wanderer in den Orkus. So. Was wollen Sie eigentlich? Dasselbe wie Sie, meine Herren. Aber so geht das nicht. Es könnten nämlich Dokumente des Vorfalls von Gramzow vorhanden sein. Was denn für Dokumente? Bilddokumente. Fotografien. Ausgeschlossen. Moment mal, na klar, Stoff. Da war einer von euch da, von der Chronik, mit dem Fotoapparat. Und dieser Mann heißt Tredup, ist Annoncenwerber und lebt an der Armutsgrenze, nicht wahr? Ich bin seit Tagen hinter ihm her. Aber es... bisher keine Gelegenheit, ihn zu schnappen. Von Fotos hat mir Tredup kein Wort gesagt. Wie viel zahlt Ihre Zeitung, die sich auch an der Armutsgrenze entlang bewegt, für ein gutes Originalfoto, Herr Stoff? Keine 10 Mark, oder? Ich bin in der Lage, Ihrem Herrn Tredup entschieden mehr zu bieten. Der Mann geht meiner Beobachtung nach nicht vor 12 schlafen. Herr Stoff, Sie und ich, jetzt. Der reine Feldherr. Waren Sie Offizier? Waren Sie draußen? Nur das letzte halbe Jahr. Ich war zu jung. Aber nachher noch Baltikum, Ruhr, Oberschlesien, wo was los war. Derweil sitzt Tredup am Küchentisch, vor sich Listen und Kartons mit Briefumschlägen. Er schreibt Adressen, eine Sträflingsarbeit, die er aber nur seiner guten Handschrift wegen bekommen hat, für einen Münchner Verlag, 5 Mark das 1000. Aber nun wird sich wohl alles ändern. Nur ein einziges Foto von der Ochsenpfändung könnte ein Vielfaches des Adressenpakets wert sein. Jetzt kühles Blut bewahren. Und zur selben Stunde knipst Hermann Kubinke, alias Carlos Monte, bis auf die trübe Beleuchtung überm Eingang alles Licht im kleinen Zirkus Monte aus. Der erste Tag wieder in Altholm. Vorm Jahr hat der in der Kasse besser ausgesehen.